Erster, wenn es euch wichtig ist, Christus zu folgen, und wenn euch seine Liebe und der Heilige Geist trösten, dann seid barmherzig zueinander. Zweiter, macht mich wirklich glücklich, indem ihr dieselbe Einstellung habt, einander liebt und in euren Gedanken ganz einig seid. Dritter, handelt nicht aus Stolz oder Egoismus, sondern seid demütig und achtet die anderen Menschen mehr als euch selbst. Rasse 4, denkt nicht nur an eure eigenen Interessen, sondern kümmert euch auch darum, was für die anderen gut ist. Fünfter, ihr solltet so denken und handeln, wie es Jesus Christus getan hat, als er unter den Menschen lebte. Sechster, obwohl er in seiner Gestalt Gott gleich war, hielt er nicht krampfhaft daran fest, wie Gott zu sein. Siebter, stattdessen gab er alles auf und wurde wie ein Diener, indem er als Mensch auf die Welt kam. Achter, er erniedrigte sich selbst und war Gott so gehorsam, dass er sogar den Tod an einem Kreuz auf sich nahm. Neunter, aus diesem Grund hat Gott ihn über alles erhöht und ihm einen Namen gegeben, der wichtiger als alle anderen Namen ist. Zehnter, vor dem Namen Jesus sollen alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen. Elfter, jeder soll öffentlich bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, damit Gott, der Vater, dadurch geehrt wird. Zwölfter, meine lieben Freunde, ihr wart immer gehorsam, deshalb arbeitet auch jetzt mit großem Respekt an eurer Rettung, während ich weg bin. Dreizehnter, denn Gott selbst wirkt in euch, damit ihr sowohl den Wunsch als auch die Kraft habt, das zu tun, was ihm gefällt. 14. Tut alles, was ihr tun müsst, ohne euch zu beschweren und ohne ständig darüber zu streiten. 15. So werdet ihr reine Kinder Gottes sein, die in einer schlechten Welt wie helle Sterne am Himmel leuchten. 16. Haltet fest an der Botschaft, die das Leben gibt, damit ich am Tag von Christus stolz auf meine Arbeit bei euch sein kann. 17. Selbst wenn mein Leben als Opfer für euren Glauben endet, bin ich froh und freue mich gemeinsam mit euch allen. 18. Genauso solltet auch ihr fröhlich sein und euch zusammen mit mir über unseren gemeinsamen Glauben freuen. 19. Ich hoffe, dass der Herr Jesus es zulässt, dass ich Timotheus bald zu euch schicke, damit seine Nachrichten mich ermutigen. 20. Ich habe sonst niemanden, der so ehrlich wie er an eurem Wohlergehen interessiert ist und sich um euch sorgt. 21. Die meisten Menschen denken leider nur an sich selbst und nicht an das, was für Jesus Christus wichtig ist. 22. Ihr wisst aber, wie zuverlässig Timotheus ist, da er mir bei der Verkündigung der guten Nachricht wie ein Sohn gedient hat. 23. Ich plane, ihn sofort zu euch zu schicken, sobald ich weiß, wie es mit meiner eigenen Situation hier weitergeht. 24. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass der Herr mir helfen wird, damit ich euch bald auch persönlich besuchen kann. 25. Ich hielt es für notwendig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, der mein Mitarbeiter ist und mir in meiner Not geholfen hat. 26. Er hatte große Sehnsucht nach euch und war sehr besorgt, weil ihr erfahren hattet, dass er schwer krank war. 27. Er war tatsächlich fast tot, aber Gott hatte Mitleid mit ihm und auch mit mir, damit ich nicht noch mehr traurig sein muss. 28. Deshalb schicke ich ihn so schnell wie möglich zu euch, damit ihr euch wieder freut und meine Sorgen weniger werden. 29. Empfangt ihn also mit großer Freude im Herrn und zeigt solchen Männern, dass ihr sie sehr schätzt. 30. Denn er wäre für die Arbeit von Christus fast gestorben, weil er sein Leben riskierte, um mir an eurer Stelle zu helfen.